so sehr, quält mein Herz viel mehr, als es aushalten kann. Ist das der Anfang vom Ende? Lass es nicht zu, schick mich nicht weg, so dass unsere Liebe bitter schmeckt wie der Whisky in meinen Lippen. Hab mich selbst damit so tief geschnitten, habe gelitten, habe versagt. Wälz mich in Federn wie in einem Sarg und wart auf den Tag mit deiner Hand im Sonnenuntergang. Tut so weh, bitte lass mich nicht so stehen. Nein, es ist nicht vorbei, sag nicht tschüss, bye bye. Es tut so weh, bitte lass mich nicht so stehen. Wir laufen Hand in Hand im Sonnenuntergang. Es tut so weh, bitte lass mich nicht so stehen. Nein, es ist nicht vorbei, sag nicht tschüss, bye bye. Es tut so weh, bitte lass mich nicht so stehen. Wir laufen Hand in Hand im Sonnenuntergang. Alles wird so einsam, jedes Mal, wenn ich da reinkam, fängt es an. Kopf an der Wand, Whisky in der Hand. Zack, macht es klack, tack, wie ich dich anpack. Meine Braut unter meine Haut schrei ich ganz laut. Ich halte dich fest, wir gegen den Rest. Baby, meine Lady, Arm in Arm, nach dem Ende hat den Hut. In Sonnenuntergang laufen wir, trauern wir. Hätten wir das gedacht, Nacht für Nacht träumen wir, versäumen wir, zählen die Sterne am Himmel oder wollen wir verbinden, wie uns. Liebe ist kein Kunst, mach dir keine Sorgen, lebe und denke nicht an morgen. Es tut so weh, bitte lass mich nicht so stehen. Nein, es ist nicht vorbei, sag nicht tschüss, bye bye. Es tut so weh, bitte lass mich nicht so stehen. Wir laufen Hand in Hand im Sonnenuntergang. Es tut so weh, bitte lass mich nicht so stehen. Nein, es ist nicht vorbei, sag nicht tschüss, bye bye. Es tut so weh, bitte lass mich nicht so stehen. Wir laufen Hand in Hand im Sonnenuntergang.